diesem neuen Jahr uns neues Glück und neuen Segen schenktest und noch in Gnaden an uns denkest. Helft uns, wir danken dir, dass deine Gütigkeit in der vergangenen Zeit das ganze Land und unsere werte Stadt vor Teuerung, Pestilenz und Krieg behütet hat. Helft uns,